Hallo und herzlich willkommen zum 29. Connellcast. Heute mal wieder ein Themenpodcast, dieses Mal zu Band 68. Und heute mit dabei ist auch Manuel. Hallo, endlich mal wieder. Ja, dieses Mal gibt es heute keine News, die gibt es dann nächste Woche wieder, wenn wir dann wieder unseren News-Podcast machen. Heute geht es um Band 68, den ja sicherlich einige von euch auch schon haben. Der ist seit dem 6. Dezember ja auch schon in Deutschland offiziell erhältlich. Es gab ja einige Lieferprobleme bei bekannten Online-Versandhäusern. Das sollte einige von euch sicherlich auch betroffen haben. Aber wir beide haben den Band trotzdem schon bekommen. Einige von unseren Connellcast-Moderatoren haben den Band leider noch nicht und können deswegen heute auch leider nicht teilnehmen. Was eigentlich sehr schade ist. Aber trotzdem bestreiten wir den Connellcast heute einfach mal zu zweit und wollen euch dann mal über den neuesten Band informieren, ohne euch auch darüber zu spoilern. Also keine Spoilergefahr hier heute, wir lassen die Enden der Fälle weg und informieren euch nur über die Anfänge, damit ihr dann auch vielleicht Gefallen an dem Band findet und ihn auch noch kauft, falls ihr ihn noch nicht habt. Ja, da würde ich mal anfangen mit den allgemeinen Daten zum Band. Da ist ja erstmal das Cover. Das sieht ja eigentlich diesmal sehr gut aus, nachdem letztes Mal bei Band 67 ja so ein dummes Feuerwerk drauf war, zu einem der sinnlosesten Fälle, der ja auch in diesem Band noch aufgelöst wird. Jetzt dieses Mal wurde der Hauptfall rausgesucht und dann auch dazu passend das Cover gestaltet. Dieses Mal mit Conan in der Detective Boys Jacke, die ja eigentlich sehr schick aussieht, wie ich finde, aber nachher noch nie wieder zum Einsatz kam. Also nur für diesen einen Fall, der in dem Band stattfindet. Und dann im Hintergrund eben ein Gebäude, das an das Haus erinnert, in dem der Kaito-Kid-Fall dann stattfinden wird. Aber dazu dann auch später mehr. Auf der Rückseite ist die Einleitung mal wieder ein bisschen länger geworden als bei den vorletzten Bänden eigentlich. Die sind ja immer ziemlich kurz gewesen, also da werden auch die wichtigsten Fälle dann zusammengefasst. Wer die Einleitung und so lesen will, der kann mal ins Wiki gucken, da steht auch ganz viel. Rückseite, da im Schlüsselloch ist Kichiemon Samitsu, der in diesem Band eine ganz besondere Rolle spielen wird, der auch von Aoyama vorne im Intro schon erwähnt wird. Und ja, hinten im Band lässt sich auch wieder ein Detektivlexikon finden, dieses Mal zu Banai Tarao, der ja auch als der Mann mit den sieben Gesichtern von Gosho Aoyama bezeichnet wird. Und ja, da gibt es auch eine Parallele zu dem Fall, dem letzten, wo es dann auch um Affen und Neun geht, aber dazu dann auch später mehr, wenn wir dann die einzelnen Fälle durchgehen und anreißen. Ja, das Gesamtverzeichnis hinten, das ist eigentlich ziemlich überflüssig, finde ich. Also da, wer damit nichts anfangen kann mit dem Wort Gesamtverzeichnis, da sind nochmal diese, also bei mir im Band auf jeden Fall, diese ganzen alten Fälle werden dann nochmal, oder alten Bände von EMA, werden dann nochmal zusammengefasst und das ist der Stand März 2010, also nicht ganz so aktuell und das ist auch das gleiche wie schon in Band 67, ich weiß nicht, warum die es da nochmal reingepackt haben, aber gut. Und die Werbung hinten, naja, die lasse ich mal außen vor, die ist auch nicht besonders. Also hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr, was so zum Beispiel die Conan-Filme oder so promoten können, wie es ja früher auch mal der Fall war. Aber gut, ich kann mich da nicht drüber auslassen. Also, naja, der Preis 6,50 € in Deutschland oder 6,70 € in Österreich, das hat ja auch schon viele Fans aufgeregt. Und auch als ich bei mir beim Manga-Händler war, hat sich die Verkäuferin darüber beschwert. Aber ja, was soll man machen? Naja, ich habe den Band trotzdem gekauft und Manuel auch, also ja, man muss, als echter Conan-Fan legt man sich den Band auch für 6,50 € zu, da ist es nicht ganz so tragisch, finde ich. Ja, der Inhalt, da fangen wir jetzt gleich mal an mit den vier Fällen, die in diesem Band ja eigentlich vorhanden sind. Und da muss ich gleich nochmal ganz zu Anfang was zu der Schrift in diesem Band sagen, die hat mich jetzt ja, vielleicht einige von euch, die ja schon Band 67 zu Hause liegen haben, dem wird es aufgefallen sein, dass ja da eine neue Schriftart für die Einleitung und für das Detektivlexikon verwendet wurde. Also die gab es ja vorher nicht und das ist irgendwie, die ist ein bisschen kleiner und also ich finde die nicht ganz so toll, muss ich ehrlich sagen. Sieht aus, als wäre es mit Schreibmaschine geschrieben. Ich find's ganz ehrlich gesagt hässlich. Ja, und da wird auch unten auf der Inhaltsseite nicht mehr das Detektivlexikon angekündigt wie früher, okay. Vielleicht haben die es da immer, die haben es glaube ich immer nur geschrieben, wenn das im nächsten Band dann erst abgedruckt wurde, weil der Platz angeblich zu klein war. Und naja, genau, die Schrift sieht aus wie mit Schreibmaschine, aber zum Glück haben sich daran, wurden die ganzen einzelnen Fälle nicht verändert und da ist die Schrift immer noch so wie bei Band 1 praktisch. Dazu muss man auch sagen, dass diese Einleitung und so, die ist im japanischen Manga, da sind, ist noch so ein Einband außenrum und da ist das dann drauf gedruckt. Also im Deutschen haben die sich da ein bisschen was anderes ausgedacht, um das alles abzudrucken. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem richtigen Inhalt an. Das war jetzt eher der falsche Inhalt mit der Schrift. Und da fängt Manuel mal an mit dem Fall über Fräulein Kobayashi, der im letzten Band schon losgegangen ist. Ja, genau. Der Fall ist ja, da fehlt nur noch ein Kapitel, also ist das letzte Kapitel dieses Falls mit Kobayashi und Shiratori, wo Shiratori sich die ganze Zeit einfach nicht traut, ihr von damals, also dem Fall im Buchladen, wo er seine erste große Liebe getroffen hat, zu erzählen. Und es geht eben um den Handtaschendieb, der eine Frau getötet hat. Und ja, in diesem Kapitel wird eben damit weitergemacht, dass Kobayashi ja den Täter gesehen hat und sie hält sich in der Schule auf und dann kommt der Täter auch schon in die Schule und mehr gibt's dazu eigentlich auch nicht zu sagen, da es ja eigentlich nur ein Kapitel ist und der Rest davon nur noch die Auflösung ist. Ja, genau, der Fall ist eigentlich ziemlich kurz. Eigentlich auch ziemlich schade, dass er nicht schon im letzten Band da beendet wurde. Also, dass er jetzt 4 Kapitel hat, weiß ich auch nicht, warum, aber naja. Ja, dann geht's weiter mit dem nächsten Fall um Irikisaki und Kogoro Mori. Die, ja, Ran will die beiden mal wieder zusammenbringen und schafft das dann auch, da sie denkt, dass Kogoro sie absichtlich zu einer Tombola geschickt hat, damit sie Ran und Eri und Kogoro zusammenbringt, weil Ran in Kogoros Tasche, keine Handtasche, nur eine Tasche, ein Kaufbeleg für eine 500, oder wie teuer war die? Ich glaube 50.000 Yen. 50.000 Yen. Genau, eine 50.000 Yen teure Halskette gefunden hat. Also 50.000 Yen, das sind ja umgerechnet ungefähr, also ich merke mir jetzt immer 1 zu 100, das sind dann ungefähr 500 €, die Kogoro dafür eine Halskette ausgegeben hat. Und da Eri ja bald Geburtstag hat, liegt da der Schluss nahe, dass Kogoro ihr was zu Geburtstag schenken will. Und dann schafft es Ran eben, die beiden in ein Hotel zusammenzubringen, indem sie da eben bei der Tombola ein Los für das Hotel gewinnt und deswegen dort übernachten darf. Und dann übernachtet Eri dort auch mit ihrer Klientin. Und ja, neben dieser Kogoro-Eri-Handlung gibt es natürlich auch noch wieder einen Fall. Und zwar begibt sich Eri nach dem Abendessen gemeinsam auf ihr Zimmer zurück, wo sie vorher eine Klientin hat schlafen lassen, weil sie auch betrunken war. Und dann geht sie duschen und macht dann Ran und Kogoro und Conan die Tür auf und dann entdecken die neben ihrem Bett eine Leiche. Den Fall hatten wir auch schon mal in einem News-Podcast durchgesprochen von Christian, der heute leider nicht dabei ist, aber schöne Grüße überhaupt mal an ihn. Er wird den Cast sicherlich hören, hat den Matt leider noch nicht. Ja, ich will jetzt auch die Auflösung nicht spoilern, aber der Fall ist schon mal ganz interessant und auch mal wieder ein Yokomitsu mit dabei. Ich verwechsel die beiden immer und habe mir jetzt auch nicht rausgesucht, welcher von den beiden das ist. Aber ich finde die Yokomitsu immer ziemlich interessant, also ein ziemlich interessanter Fall, wie ich finde. Ja, dann geht's in den nächsten 4 Kapiteln weiter mit Kaito Kid und da übergebe ich das Wort dann wieder an Manuel. Ja, und zwar, es geht um den Kaito Kid-Fall, in dem Kaito Kid das Horn des Kirin stehlen will. Wer jetzt mit dem Begriff Kirin nichts anfangen kann, Kirin ist eine japanische Sagengestalt. Es hat ungefähr, ja, die Beine eines Pferdes, ist aber beschuppt und hat den Kopf eines Drachen und eben ein Horn auf dem Kopf. Und Hirokishi Suzuki hat bei Ausgrabungen, die offenbar von ihm finanziert wurden oder so, hat eben eine kleine Statue von einem Kirin gefunden mit einem Horn und dieses Horn besteht eben aus purem Bernstein und da drin ist ein Saatkorn von einer 10.000 Jahre alten Pflanze drin und ja, und Kaito Kid hat eben angekündigt, dass er dieses Horn stehlen möchte. Und zwar hat er eine Ankündigung an Hirokishi Suzuki geschickt, dass er eben das Horn stehlen möchte und dass er hat ihm als PS-Nachricht an den Brief angehängt, dass sie es diesmal nur unter Erwachsenen austragen möchten. Und Hirokishi vermutet, dass Kaito Kid das gesagt hat, weil Kaito Kid aufgrund seiner Größe sich ja schlecht als Kind verkleiden kann. Also ist Hirokishi Suzuki natürlich so gerissen und holt die Detective Boys dazu, um Kaito Kid es eben schwerer zu machen. Und zu diesem Anlass schenkt er ihnen eben ihre Jacken, auf denen eben einfach nur DB steht, die berühmten Detective Boys Jacken, die Con eben auch auf dem Cover anhat. Und ja, das ist eben in einem alten Tempel, in dem ein Mechanismus von Samizu Kishiemon oder nee, umgekehrt Kishiemon Samizu drin ist. Ich hasse diese Reihenfolge. Und ja, in der Mitte des Raumes ist eben eine große Säule und in dem ist diese Statue drin. Und in allen vier Ecken des Raumes sind eben Altare mit Schlüssellöchern. Und nur wenn man in den Schlüssellöchern alle vier Schlüssel gleichzeitig umdreht, geht eben die Säule in der Mitte auf und das Kirin offenbart sich eben. Und dann gibt es einen Stromausfall und Con wird mit einem Elektroschocker betäubt und das Horn des Kirin ist weg. Und ja, dann versuchen die Detective Boys mit Ai eben alleine den Fall aufzuklären, was ihnen allerdings ohne Con schwer fällt. Und ja, dann versuchen sie immer weiter dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Und dann finden sie eben heraus, dass es noch einen anderen Weg gibt, dass ja, die Säule zu öffnen. Und das Ganze hat dann noch mit vier anderen Sagengestalten aus der japanischen Mythologie zu tun. Und zwar mit Byakko, Moment, wie heißt, Genbu, Seiru und Moment, wie heißt das vierte? Shujaku, Ah ja, oder? Shujaku, genau. Genau, und dann finden sie eben heraus, wie Kaito Kid es geschafft hat. Und ja, den Rest der Auflösung darf ich ja wieder mal nicht vorspoilern. Ja, auch richtig so. Und diese vier Wesen aus der japanischen, ist das japanische oder die chinesische? Japanische, Ja, ne? das ist die japanische Mythologie. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Die sind auch die Titelnamen für diese vier Kapitel. Also es war auch schon im Japanischen so. Und da haben die einfach die Namen dann einfach übernommen ins Deutsche. Was ja eigentlich auch nicht schlecht ist, weil wie hätte man die Kapitel sonst benennen sollen? Irgendwie Roter Eben. Drache oder so? Naja, okay. Detailgenauigkeit ist immer gern gesehen. Ja, und wo wir gerade schon bei den Kapitelnamen sind, da fällt mir auch gleich mal der Jahrmarkt ein, der ja, der Fall 9 wurde so genannt. Und im Japanischen war das das Torinoichi-Festival, also ich weiß nicht, warum die das so umbenannt haben. Für mich eigentlich unerklärlich. Das wird ja auch als der Hanen-Jahrmarkt bezeichnet, aber ja, also ich fand das japanische Original deutlich besser und muss hier gleich mal sagen, dass Ema sich hier das erste Mal in diesem Band wirklich stark verzettelt hat. Zu den Fehlern komme ich ja nachher auch noch in diesem Cast. Also im Band 67 waren ja, laut meinen Informationen, so wie ich das gelesen habe, ziemlich viele Fehler drin. Und bis hierhin gab es kaum gravierende Fehler. Und jetzt wurde einfach das Torinoichi-Festival in den Jahrmarkt umbenannt. Und dann, ja, egal. Ich gehe jetzt erstmal auf den Inhalt näher ein. Und zwar begeben sich dort Ran, Konnen, Kogoro und Sonoko, also Sonoko ist mal wieder mit dabei, auf das Torinoichi-Festival oder eben, wie es von Ema Manganet genannt wurde, den Hanen-Jahrmarkt. Und dort kursiert gerade ein berüchtigter Hanen-Mann, also im japanischen Original wurde der Tori-Mann genannt, eben als Anlehnung an das Torinoichi-Festival oder in diesem Fall Hanen-Mann in Anlehnung an den Hanen-Jahrmarkt, weil es auch an dem im Hanenfeiertag in Japan stattfindet. Ja, und nachdem dann Ran und Sonoko ein paar Liebeshoroskope aus dem Automaten gezogen haben, kommt dann auch dieser ja, Hanenmann, wie ich den jetzt hier im deutschen Original nennen muss. Das hört sich so doof an. Ja, der kommt dann und stiehlt Sonokos Handtasche. Das ist eben auch ein Handtaschendieb. Und ja, dann gehen sie eben wieder nach Hause und dann bemerken sie das im Fernsehen, und dann beschließen sie halt am nächsten Tag nochmal hinzugehen, um sich zu rächen. Aber Sonoko will sich dann natürlich für das Horoskop rächen und nicht für den Toriyaman, was alle anderen eigentlich vorher gedacht haben, was dann erst am nächsten Tag auffällt. Und dann hören sie auf einmal auf dem Tori-Markt, Tori, nein, Hanenja-Markt, hören sie dann am nächsten Tag eine Person schreien. Und ja, wie Conan es immer so macht, rennt er dann gleich dahin und findet da die ganzen Handtaschen, wo er auch Sonokos Handtasche darunter findet. Und dann ist da Blut und dann wird er von einer Person darauf hingewiesen, dass ein Opfer hinten an einem Baum ist und sich eine Wunde hält und ganz viele Personen stehen schon außen drum. Und dann greift sich dieser Mann Conan und sagt, es war kein Hahn, sondern ein Affe. So, dann hält er sich an Conan fest und zeigt ihm 9 Finger. Und dann bricht er auch zusammen und wird ins Krankenhaus transportiert. Ja, das ist eigentlich die Einleitung. Dann geht's weiter mit Megure und Takagi, wie sie dann den Fall inspizieren. Und da gibt's eben 3 Tatverdächtige. Das ist ein Mann, der so ein Affengesicht hat. Und dann noch 2 weitere, die ich glaube, der eine hat den Affen als japanisches oder chinesisches Sternzeichen. Irgendwie so. Und der andere hat dann in seinem Nachnamen das Wort Saru, also für Affe. Japanisch Saru, Affe. Habt ihr gleich neue Vokabel gelernt? Sehr schön. Ja, wie der Fall ausgeht, sage ich jetzt hier nicht. Also für mich der beste Fall in diesem Band, aber dazu kommen wir ja später noch, wenn wir unsere eigene Meinung am Ende des Podcasts preisgeben. So, jetzt würde ich erstmal weitermachen mit den Fehlern in diesem Band. Und da muss ich dann gleich mal vor dem ersten Fall schon anfangen. Und zwar gibt es ja diese berühmte Rubrik, was bisher geschah, was sich wahrscheinlich keiner wirklich schon mal jemals durchgelesen hat, aber ich habe es mal getan und muss dann gleich feststellen, dass dort steht, irgendwas von Shuichi Akai nachzujagen in Anlehnung an Band 67. Und so wie ich das bisher in Band 67 gelesen habe, ist da Akai gar nicht wirklich aufgetreten. Also das war ja nur so ein Mann, der Akai ähnlich sieht. Das ist er ja gar nicht. Er sieht genauso aus wie Al-Kai Ja, aber ist es nicht. mit einer Narbe. Für mich ist er es. Das ist Ja, für mich nicht. die Riesendiskussion. Ja. Genau, und dann geht es auch noch weiter mit Subaru Okiyas wahre Identität nachzujagen. Und ja, also für mich ist da nicht klar, was denn das die wahre Identität sein soll. Subaru Okiya ist eben Subaru Okiya, also, naja. Ich weiß nicht, was sie sich da ausgedacht haben. Vielleicht will uns Ema da irgendwelche Informationen sagen, die noch nicht mehr im japanischen Manga bekannt sind. Also, das ist mir jetzt, finde ich sehr interessant, was sie sich da ausgedacht haben. Nun gut. Ja, dann gibt's von Fehlern habe ich, wie ich ja schon gesagt habe, nicht so ganz viele dieses Mal. Da hat sich Ema wirklich am Anfang ziemlich viel Mühe gegeben. Eine Sache gibt's noch beim Shizuoka Seaside Hotel, wo Eri und Kogoro sind. Das ist auch der japanische Name davon. Den hätte man vielleicht auch irgendwie eindeutschen können, wie beim Baker-Kaufhaus. In Klammern Baker Department Store, wie der ja auch im Japanischen genannt wurde. Und da wird auch einmal, glaube ich, das falsch geschrieben, aber das ist im japanischen Original auch so. Also haben die einfach den Fehler aus dem Japanischen übernommen. Sehr schön. Also Seaside mit SEE. Jeder Engländer wird jetzt aufschreien und vielleicht Seeseide, aber das Siede, das ist Moment, irgendwie. der Fehler ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, das Wirklich? ist auf Seite 14, also kurz vorm Ende des ersten Falls also in Fall 2 in diesem Band auf Seite 14, kurz vorm Ende, da sieht man einmal das Hotel und da steht Shizuoka Seaside Hotel. Ganz dunkel, also ich weiß nicht, ob man das so, also ich erkenne dann Doppel-E und kein EA. Naja, das will ich jetzt nicht anrechnen. Ich habe im japanischen Original nachgeguckt, da ist es auch so, also dann muss ich noch dazu sagen, dass Yaran und Kogoro bei Eri an der Tür klingeln, um damit Kogoro ihr noch das Geburtstagsgeschenk überreichen. Das ist dann eben 3 Minuten. Sie sagt noch 3 Minuten Zeit bis Mitternacht und dann finden sie die Leiche. Dann kommt die Polizei und dann ist es angeblich immer noch der gleiche Tag. Also die 3 Minuten, die sind da wahrscheinlich ganz schön lang. Ja, da hat sich wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das im japanischen Original war. Da ist mir das schleierhaft. Das ist dieses ewig ungeklärte Zeitgefühl in Detective Conan, wo ja auch die ganzen Leute alle nicht altern und so. Okay, das kann man damit auch gleichsetzen. Ja, dann sind mir noch natürlich einige Rechtschreibfehler aufgefallen und Grammatikfehler, vor allem mit dem Genitiv und dem Dativ. Ist das nicht immer bei Ehen so? Ja, okay. Für den Rechtschreibfehler habe ich mir noch was ganz Interessantes aufgeschrieben. Wärst du sofort wie immer in Tiefschlaf gefallen, da eben ein H dazwischen und so weiter. Also, Der naja. ist mir auch aufgefallen. Da hängt man auch erstmal und das stört eindeutig den Lesefluss, muss ich sagen. Also, wenn man da so ein H einbaut, dann ist es eigentlich, wird der ganze Sinn verfälscht. Ich verstehe allgemein nicht, ich finde oft in den Direktivkonventen Rechtschreibfehler. Liest da keiner Korrektur? Sowas fällt mir beim Lesen sofort auf. Das stört wirklich den Lesefluss. Wie kann einem sowas nicht auffallen? Also, EMA, strengt euch mehr an, sonst kaufen wir nicht mehr eure Mangas. Oder schickt uns die Bände vorher, damit wir die Tests lesen. Das ist auch eine gute Idee. Oder so. Umsonst gefälligst. Okay, ja. Dann habe ich in Fall 4 noch das Ketchup gefunden. Okay, da will ich jetzt mal. Ich weiß, das können einige sind, nennt's das Der Ketchup und Ketchup. ja, der Ketchup sage ich auch, aber das Ketchup kann ich nicht so viel sagen. Ist ja okay, wenn die das so meinen. Und dann bei Fall 5, da ist ja diese Einleitung da zum Kaito-Kid-Fall. Da sagt Mitsuhiko was ganz Komisches. Dann ist es also gut Freund mit Punkt, Punkt, Punkt. Und da ist er gut Freund mit. Naja, gut befreundet meint er wahrscheinlich. Also, da hat auch wieder keiner Test gelesen. Und ja, einen Inhaltsfehler gibt es so direkt nicht. Nur mit dem Torii-no-Ichi-Festival, wie ich ja schon sagte, mit dem Jahrmarkt. Und dann eben bei dem Kaito-Kid-Fall haben die eben das Kiriens Horn hieß es eigentlich im japanischen Original, also ist auch für mich der sinnvollere Genitiv da. Wenn die Kiriens Horn klauen und nicht Horn von Kirin, das ist irgendwie ein bisschen, naja, okay, können Naja, die so nennen. die haben die das nicht das Horn des Kirin genannt? Und das würde ja wieder Sinn machen. Ja, das Horn des Kirin, aber ich finde es besser, wenn die es Kirins Horn nennen, weil es ist ja Kirins Horn und nicht das Horn. Aber Na, Kirin okay, ist ja ist das. theoretisch kein Eigenname, sondern der Name von der Sagengestalt. Ja, man kann es sehen, wie man will. Also Also des Kirin. ich habe das bisher vom Japanisch immer mit Kirins Horn übersetzt. Ist in Ordnung, wenn die das so übersetzt haben. Und dann eben noch, ist mir noch aufgefallen, die Schlüsselbärte. Ich weiß nicht, ob das so ein allgemein eingebürgerter Begriff ist, wenn man diese Enden von Schlüsseln, hoffentlich weiß jeder, was gemeint ist, die man in Türen immer steckt. Das sind angeblich Schlüsselbärte. Naja, das habe ich noch nie Na, gehört, aber. ich glaube nicht, dass man das so nennt. Also Aber wenn bei. ihr mal besser Deutsch kann als wir wissen, dass sie es nicht können. Also Kaito Kid nennt die auf jeden Fall Schlüsselbärte. Okay, jetzt habe ich einen Hinweis gegeben, wer denn in diesem Fall Kaito Kid ist, aber naja, ich glaube, es sagen mehrere Schlüsselbärte. Oder naja, egal. Also keine gravierenden Fehler diesmal, bis auf diesen einen Jahrmarkt, sonst eigentlich ganz gut gelungen, der Band. Auf jeden Fall besser als Band 67, muss ich sagen. Und ja, da würde ich mal sagen, war es das auch schon mit den Fehlern und dann kommen wir jetzt zu unserer eigenen Meinung zu diesem Band. Also da fangen wir mal an mit dem Kobayashi-Fall. Da muss ich mal sagen, dass die Auflösung des Falls eigentlich ganz in Ordnung war. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Der Fall ist natürlich nicht der beste. Das finde ich nicht ganz so gut. Das mit dem O und dem, mit dem Osaka, mit dem Laster da, mit dem Umzugslaster, das ist mir auch schon vorher, vor Conan und so aufgefallen, dass das die Zahlen sein müssen, aber nee, Ja, ist mir auch schon längst aufgefallen, keine aber Zahlen, sondern Buchstaben, so war das. Da, naja, okay, ich ist weiß mir auch nicht. schon lange aufgefallen. Ja, belassen wir es mal dabei. Der Trick des Täters, der war eigentlich ganz okay, auch wenn er vielleicht ein bisschen zu simpel war und zu überdacht. Ich muss sagen, ich gebe dem Fall von meinen Detective Force Abzeichen, wo ich ja wieder mal 5 zur Verfügung habe, gebe ich 2 Stück. Und ich weiß nicht, du hast doch sicherlich auch noch eine Meinung, ne? Mit. Ich finde den Fall, also ich werde jetzt nicht nur das Kapitel hier drin, sondern den kompletten Fall, der auch in Band 67 angefangen hat. Ich finde den Fall eigentlich ziemlich gut und ziemlich spannend und ich finde vor allem, dass das ganz schön ist mit der Story eben auch noch zwischendrin mit Kobayashi und Shiratori. Finde ich ziemlich gut gemacht. Zieht sich nur ein bisschen hin und deswegen gebe ich ihm 3 Detective-Boys-Abzeichen. Joa, 2 oder 3. Ich gebe ihm 2. Ich fand den nicht ganz überragend. Man muss auch mal ein paar schlechte Noten geben. Ja, da kann man auch gar nicht so viel sagen zu diesem Fall. Das spoilern wir nur wieder. Ich gehe mal weiter zum Kisaki-Fall. Den fand ich eigentlich ganz gut und auch mit einem richtig tollen Mordschema. Also da haben sie sich mal wieder was richtig Gutes ausgedacht. Auf Deutsch wurde er auch gut umgesetzt. Also man hat die japanischen Sachen so gelassen, wie sie waren, mit dem Detektei Mori Anschrift am Fenster und so. Und im Kalender haben die dann auch die japanischen Schriftzeichen für die einzelnen Tage gelassen. Aber bei der Tombola haben die dann alles auf Deutsch übersetzt. Also gut gewählt, wo man Deutsch einsetzt und wo man das Japanisch lässt, damit es auch jeder versteht. Ja, das Ende ist gut und dreht natürlich die ganze komplette Handlung der Serie zwischen Kogoro und Eri auf den Kopf und ist eine ungeahnte Handlung. Also ich gebe dem Ganzen, ist für mich so ein Durchschnittsfall, 3 von 5 Detective Voice Abzeichen. Ich denke, ähnlich wie du, selten, dass EMA so einen Fall so gut übersetzt kriegt. Sehr selten. Ja, ich finde den Fall ziemlich gut, obwohl ich finde, dass die Auflösung mit dem Grund für den Täter und so, das finde ich nicht ganz so gut. Deswegen kriegt er von mir ebenfalls 3 Detective Boys Abzeichen. Naja, der Grund für Morde ist eigentlich immer der gleiche, dass man da irgendwie Hass auf die Person hat und weil Geld und Freund weg und was ich was. Naja, das ist. Ich weiß gar nicht, welcher das war, welcher Grund das diesmal war, aber das war bestimmt irgend so ein ähnlicher noch. Naja, egal. Wir wollen jetzt hier nicht spoilern. Spoilern dürfen wir nicht. Ich fand den Grund etwas albern. Ja, dann geht's weiter mit Kaito Kid. Den fand ich eigentlich ziemlich gelungen und ja, mich ärgert es ein bisschen, dass Kaito Kid in letzter Zeit ein bisschen häufig auftrat. Ich weiß nicht, ob der hier schon im deutschen Manga so häufig dabei war. Aber auf jeden Fall kommt der für meinen Geschmack ein bisschen häufig vor und die Fälle werden auch ein bisschen überzogen und mit irgendwelchen japanischen Mythen, Gestalten und so, wo ich nicht mit anfangen kann und die auch irgendwie nicht lustig sind. Also da fand ich den Kappa-Fall, der jetzt bald im nächsten Band kommt, bald, ja, Juni, halbes Jahr noch. da fand ich ihn deutlich besser, aber ja, auch wieder ein ordentlicher Fall. Ich weiß noch genau, wie ich damals im News-Podcast 4 Detective Voice Abzeichen gegeben habe. Und ja, weil ich Connens Detective Voice Abzeichen nicht geben konnte, diesmal gebe ich nur 3 Detective Voice Abzeichen. Ich weiß nicht, irgendwie. Wahrscheinlich war es damals einfach der japanische Effekt, dass ich da 4 Detective Voice Abzeichen gegeben habe. Habe. Ich finde die Fall nicht mehr ganz gut. Also, obwohl die Umsetzung auf Deutsch ganz gut gelungen ist, auch dass die Namen japanisch gelassen wurden und das Ankündigungsschreiben natürlich auf Deutsch verfasst wurde von Kaito Kid. Wobei auch wieder irgendwie ein paar inhaltliche Sachen abgewandelt wurde, und zwar mit der längsten Nacht und so. Das wurde einfach in die Vollmondnacht oder so umbenannt. Egal. Das soll mich nicht weiter stören. Also ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall 3 Detective Boys Abzeichen. Also für mich ist dieser Fall mein absoluter Favoritenfall in dem ganzen Band und ich finde den überragend, um ehrlich zu sein. Deswegen wollte ich den auch unbedingt in dem Cast machen. Ich finde, dass er am Ende wird's sehr, sehr lustig. Darf ich ja natürlich nicht spoilern. Und ich finde, er ist ziemlich gut aufgebaut. Und deswegen gebe ich diesem Fall die Bestnote, also 5 Detective Boys Abzeichen. Überragender Fall. Ja, dann geht's ja weiter mit dem Jahrmarktfall. Das ist für mich der beste Fall in diesem Band. Einfach weil das einfach mit diesem Mord, wie nennt man das denn, Todesnachricht und so, das ist einfach perfekt, wenn man die entschlüsseln muss. Sowas mag ich einfach. Ich erinnere mich immer an diesen, wie haben die es noch genannt? Bring my tux und sowas. Also das ist einfach, ich finde das immer toll, wenn man solche Todesnachrichten entschlüsseln muss und nicht, wenn man schon am Anfang den Täter sieht, wie er den umbringt und so weiter, obwohl die Fälle manchmal auch ganz spannend sind. Also ich finde es besser, wenn man den Täter noch nicht kennt und auch richtig miträtseln kann, auch wenn ich den Fall diesmal nicht vor Conan gelöst habe oder ja, genau wie immer nicht vor Conan gelöst habe. Das ist ja eigentlich auch ziemlich schwer. Und ja, dass am Ende wieder ein Elektroschocker zum Einsatz kommt, das ist eigentlich für mich irgendwie ein bisschen ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts gespoilert, das ist für mich wieder ein bisschen langweilig und einfach, weil im Kaito Kid Fall auch schon so ein Elektroschocker benutzt wurde. Für mich sind das einfach 4 von 5 Detective Voice Abzeichen, nicht die Bestnote. Aber für mich der beste Fall seit dem Gothic Lolita Fall, den ich auch richtig überragend fand. Also, ja, für mich ein richtig guter Fall. Schade ist die deutsche Umsetzung mit dem Jahrmarkt, wie ich hier schon mehrmals beklagt habe. Da hätte man vielleicht irgendwie das Torino Ichi Festival lassen sollen, wie das ja auch schon beim Kaito Kid-Fall mit den Kapitelnamen so gelassen wurde. Ja. So, bin ich jetzt dran? Also, da muss ich dir, Philipp, ziemlich widersprechen. Ich finde den Fall, ganz ehrlich gesagt, langweilig. Ich finde, er ist nicht gut aufgebaut und die Handlung ist nicht besonders interessant. Die Umsetzung, also mit dem Hahnenmann und dem Hahnenmarkt lasse ich jetzt mal aus. Das ist jetzt ein Fehler von EMA. Das liegt, hat ja nichts mit dem Fall zu tun. Naja, Mir ein gefällt. Fehler. Also. Ja, aber das hat ja nichts direkt mit dem Fall selbst zu tun. Ich muss den Fall, den Inhalt des Falls ja selbst beurteilen. Ja. Und den finde ich stinklangweilig und deswegen gebe ich dem Ganzen zwei Detective-Ausrufezeichen. Oh, Mehr nicht. zwei. Wie kommen wir denn dazu? Ich dachte nur ein. Naja. Naja, so grausam, irrsinnig schlecht, dass er nur einen kriegt, ist nun auch wieder nicht, aber ist langweilig genug für zwei. Also mit dem Hahnenjahrmarkt und so, also das ist eigentlich schon die korrekte Übersetzung, aber irgendwie kommt es bei mir immer besser an, wenn man dann auch wirklich so diesen Japan das japanische Feeling rüberbringt und nicht einfach irgendwas eindeutscht, was dann irgendwie nicht eingedeutscht gehört. Also, naja, das ist Ja, eben meine persönliche Meinung, man kann ich ja. weiß, ich habe den japanischen Fall zwar nicht gelesen, aber ich finde persönlich, dass sich Hahnenmann und Hahnenjahrmarkt total bekloppt anhört. Und ich finde, wo du jetzt sagst, das heißt ursprünglich Torimann und Torinoichi, das hört sich viel besser an. Das hätten sie wirklich lassen sollen. Genau. Hahnenmann, wie Naja. bescheuert hört sich das an? Ja, ich frage mich, wie das ausgegangen wäre, wenn sie auch die Kaito Kid-Fälle eingedeutscht hätten, aber das ist jetzt, tut jetzt hier wahrscheinlich Oh. nichts zur Sache. Ja, auffällig sind natürlich die ganzen Auftritte von, oder nicht Auftritte, sondern die ganzen inhaltlichen Bezug auf wie heißt der, Kishiemon Samitsu, wo ja auch schon, vorher in einigen Bänden schon auf ihn angespielt wurde. Jetzt ist ja auch wieder beim Kaito Kid Fall die Säule von ihm oder das ganze Gebäude, glaube ich. Ich weiß nicht, ob noch was anderes in diesem Band von ihm war. In dem Band nicht. Ja, Nur aber. die Mechanik in dem kleinen Tempelhaus. Ja, und vorher war ja auch schon beim Eisernen Dachs und so weiter und so fort. War ja auch alles schon von ihm. Also er Und hat in jetzt. dem Schuppen, mit in dem die Ja, Detective genau, Boys den Dieb gefunden mit haben. dem Der war Schuppen. gut, der Fall. Naja, den fand ich auch nicht so. Den fand ich gut. nur weil Heiji geholfen hat. Naja. Ja, ich finde es eigentlich okay, dass er auftritt und weil er auch die Fälle ganz gut herausgearbeitet sind mit ihm. Also wenn er mal genannt wird, dann sind die auch, steckt da auch ein komplizierter Mechanismus hinter, wie man es eben von dem Mechaniker oder so des 18. Jahrhunderts oder dieser einen Epoche da, die japanischen Zeitepoche, ich weiß nicht, welche das war, kennt. Und also stört mich nicht weiter, wenn er so auftritt, solange die Fälle weiterhin gut sind, aber im japanischen Manga tritt er jetzt in Zukunft, glaube ich, nicht mehr so häufig auf, so wie ich das weiß. Oder ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, weil die Fälle schon so weit weg sind. Ja, das war's dann zu den einzelnen Fällen. Ich würde dann nochmal zum Gesamturteil zum Band kommen. Also ich finde, es sind einige ziemlich ordentliche Fälle dabei, so wie der letzte. Oder dass hier auf die Liebe so doll eingegangen wird und der Kaido Kid-Fall ist ja auch eigentlich ganz ordentlich. Ja, sie glänzen jetzt nicht so stark wie die anderen Fälle mit dem Meerhornfelsen oder mit der Gothic Lolita und so, die ich eigentlich ziemlich gut fand. Oder Rote Wand und was da in der letzten Zeit alles so war. Da war ja ri richtig viel. Ja, es sind ordentliche Fälle, da gebe ich einfach mal die Durchschnittsnote von drei Detective Boys Abzeichen. Das ist, denke ich, ganz ordentlich. Und du, Manuel? Ja, mir gefällt der ganze Band eigentlich ziemlich gut. Der hätte bei mir fast 5 Detective Boys Abzeichen verdient, aber aufgrund des langweiligen letzten Falls bekommt er von mir nur 4. Der ist gar nicht so langweilig. Das kannst du gar nicht Ja, so sagen. das ist meine Meinung. Tut mir leid, ich finde Ja, ihn es ist auch in langweilig. Ordnung. Jeder darf seine Meinung haben. Ist ja. Dafür fand ich den Kaito Kid-Fall eben nicht so toll. Naja. Den finde ich genial. Ja, ich würde sagen, bevor das hier alles noch im Off-Topic endet, beenden wir den Cast an dieser Stelle einmal. Das war jetzt der Band, der Podcast zum 68. Band. Ich denke mal, wir hören uns dann irgendwann im Juni 2011 wieder, wenn dann Band 69 hier in Deutschland rausgekommen sein sollte, mit dem Kapperfall und so weiter und so fort. Wer den Inhalt dazu haben will oder mal ein bisschen angeregt werden will, ein ganzes halbes Jahr lang, der kann natürlich immer weiter in den Conan-Cast reinhören, in unsere News-Podcasts, da kommen ja bald die neuesten Episoden. 600 und so weiter und so fort, die auch mit dem Kappa-Fall sind. Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier heute von diesem Themenpodcast mal wieder und wünschen euch noch einen, überhaupt, falls wir uns nicht wieder hören, noch vor Weihnachten, wünsche ich euch noch alle frohe Weihnachten, einen frohen dritten Advent und so weiter und so fort, ein frohes neues Jahr. Und hört auf jeden Fall wieder rein, wenn wir wieder da sind mit einem neuen Conncast. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Von mir ebenso. Frohe Weihnachten. Ciao, bis zum nächsten Mal.